Dadurch hat sie dann im Endeffekt mehr Prozente als ihr Gegner in der Stichwahl und kann somit Präsidentin werden. Hallo zusammen, willkommen bei Small Talkers. Mein Name ist Gustavo. Und mein Name ist Marius. Unser heutiges Thema ist ein möglicher Wahlsieg von Le Pen. Heute geht es um einige Artikel, in denen die Prognose von einem französischen Wissenschaftler namens Serge Alam vorgestellt wird. Der sagt, dass Marie Le Pen die neue Präsidentin Frankreichs wird. Und das ist dahingehend besonders, dass er schon letztes Jahr vorhergesehen hat, dass Trump der Wahlsieger in Amerika wird. Er benutzt hierfür einige Formeln aus den Naturwissenschaften und kombiniert das mit seinen soziologischen Studien, um eine solche Prognose zu erstellen. Er nennt das Ganze Soziophysik und hat da auch ein Buch drüber verfasst. Und anhand von dieser Methode ist er eben zu dem Schluss gekommen, dass Marie Le Pen die Siegerin der französischen Präsidentschaftswahl wird. Und da findet er mehrere Gründe dafür. Kurz zur Erläuterung. Es gibt momentan drei große Kandidaten in Frankreich für diese nächste Präsidentschaftswahl. Und zwar Macron, Fillon und Le Pen. Die Theorie basiert darauf, dass weder Macron noch Fillon ihre Wähler so stark motivieren, zum einen, wie die Kandidatin Le Pen, und dass es auf jeden Fall zu einer zweiten Runde kommen wird, die zwischen zwei Kandidaten mit den meisten Stimmanteilen ausgetragen werden wird. Er beschreibt das so, dass in der zweiten Wahlrunde Marie Le Pen durch ihre bessere Mobilisierungskraft diese Wahl für sich entscheiden kann. Und zwar liegt das daran, dass die Franzosen bis jetzt so unentschlossen sind, welchen Präsidenten sie eigentlich haben wollen. Und dann in der zweiten Runde, also der Stichwahl zwischen Marie Le Pen und dann ihrem Gegenspieler, sie einfach durch ihre starke Mobilisierungskraft auch dann gewinnen kann, obwohl die Umfragen bis jetzt sagen, dass sie eigentlich noch weit von ihrem Gegner entfernt ist. Die beiden anderen Kandidaten, die zur Wahl stehen, neben Le Pen, nämlich Macron und Fillon, haben das Problem, dass sie die Wählergruppen des jeweils anderen nicht sonderlich ansprechen. Das bedeutet, im Falle von Fillon, der sehr konservativ ist und als neoliberal gilt, wird es sehr schwer, die Stimmanteile von Macron zu ergattern in einer zweiten Runde. Umgekehrt gilt Macron bei den Anhängern von Fillon als zu sozialistisch. Er beschreibt das dann so, dass bei Le Pen eben der Vorteil ist, dass sie dafür sorgen kann, dass diejenigen, die sie schon in der ersten Runde wählen, auf jeden Fall auch sie in der zweiten Runde wählen. Dadurch hat sie dann im Endeffekt mehr Prozente als ihr Gegner in der Stichwahl und kann somit Präsidentin werden. Hierbei sollte man mal bedenken, unabhängig davon, wer in der zweiten Runde gegen Le Pen antreten würde, ob Macron oder Fillon, beide hätten das gleiche Problem. Ja, was hältst du denn von seiner Einschätzung bezüglich der Präsidentschaftswahl? Also die Einschätzung kann mitunter richtig sein, da auch in den Vereinigten Staaten Trump gegen alle Prognosen gewonnen hat. Und zwar auch teilweise in urdemokratischen Staaten, die ausschlaggebend waren für seine Präsidentschaft. Ja, ich würde dir da sogar größtenteils zustimmen. Ich weiß es auch nicht sicher, wer es schlussendlich wird, aber ich finde seine Methode sehr interessant, beziehungsweise das, was er eben über diese Motivation sagt. Das ist nämlich genau das, was man bei Trump gesehen hat. Wir erinnern uns vielleicht, dass am Tag vorher noch die Chance, dass er Präsident wird, teilweise auf 20% oder sowas eingeschätzt worden ist. Und dann ist das doch geworden, eben weil seine Anhänger viel stärker zur Wahl gegangen sind als viele andere, die einfach dachten, ach, er wird es eh nicht. Und das gleiche Phänomen beschreibt dieser Analyst jetzt schon wieder. Ja, das im Grunde genommen, es sagt er ja auch, dass man nicht sonderlich viel auf diese Statistiken geben kann, die immer wieder publiziert werden. Die Frage ist, ist das gelenkt oder ist es einfach nur aus Naivität, beziehungsweise ist das Wählerpotenzial von Trump bzw. von Le Pen tatsächlich nicht erfassbar? Also das heißt, dass die Leute nicht offen bekunden, dass sie Le Pen wählen würden. Das ist eine ganz schwierige Sache und ich glaube, da wird es dann auch direkt schon wieder spannend, nicht nur für Frankreich und Amerika, sondern auch für uns in Deutschland. Denn wir haben ja jetzt dieses Jahr extrem viele Wahlen, extrem viele wichtige Wahlen und wir hatten vor kurzem die Saarlandwahl, wo wir was ganz Spannendes erlebt haben. Im Saarland haben wir dann gesehen, dass da was passiert ist, was gegen diese Analyse hier spricht. Natürlich kann man das nicht unbedingt gleichsetzen, aber viele Wissenschaftler haben auch schon vorher gesagt, dass bei der AfD sich sowas Ähnliches prognostizieren lassen kann. Dass man eben nicht genau sagen kann, okay, wie viele Wähler werden tatsächlich die AfD wählen, weil viele eben gar nicht öffentlich bekannt geben, dass sie das tun. Im Saarland haben wir aber gesehen, dass genau die Prognosen richtig waren. Das heißt, es hat sich bestätigt, dass die AfD sich in einem Abwärtstrend befindet, knapp nur in den Landtag gezogen ist und die Stimmanteile der AfD waren faktisch identisch mit denen der Prognosen. Nun geht es das Ganze weiter zu beobachten. Da wird es eben spannend zu sehen, kann man einen ähnlichen Trend entwickeln oder einen ähnlichen Trend erkennen, wenn es um Parteien geht, wie auch um Personen, wie jetzt eben Trump und Marine. Oder wird sich das anders darstellen? Vielleicht ist die Situation nicht, der AfD nicht direkt vergleichbar. Dein Gegensatz zu Trump in den USA und Le Pen in Frankreich, die AfD keine klare Führungspersönlichkeit hat. Aber dennoch kann es natürlich sein, dass auch jetzt wieder die Prognosen vielleicht etwas anders sind. Was meint ihr? Ist der Sieg von Marine Le Pen die richtige Prognose oder wird sie die Präsidentschaftswahl verlieren? Und wie seht ihr das in Bezug auf Deutschland? Wird die AfD in Deutschland besser abschneiden, als in den Prognosen erwartet oder nach wie vor dann weiter auf den absteigenden Ast sich befinden? Schreibt es uns in die Kommentare. Ciao. Macht's gut.